Handgreiflichkeiten, Eier fliegen, Demonstranten verhindern den Auftritt der British National Party, als die vor dem Westminster-Parlament ihren Kampf gegen Brüssel erläutern will. Das kann Andrew Braunce, einer der beiden künftigen Europaabgeordneten der rechtsextremen Partei, dann erst in einem gesicherten Garten tun, wo er behauptet, nicht der Spesenskandal auf der Insel, sondern der Ärger über die EU-Politik habe der PNP jetzt erstmals den Sprung in das EU-Parlament ermöglicht. I think it's a disenchantment with the European Union. Das ist ganz sicher EU-Verdrossenheit, das ist nicht nur das Ergebnis einer Protestwahl, sondern eine ganz bewusste Ablehnung der Europäischen Union. Wir haben jetzt den klaren Auftrag, herauszufinden, wie viel von unserem Geld von der EU-Kommission verschwendet wird. Dass die BNP, die nur Weiße in ihren Reihen zulässt, wegen ihrer EU-feindlichen Politik gewählt wurde, bezweifeln Meinungsforscher. Aber bei der Europawahl hat sich eine Mehrheit der Briten für Parteien entschieden, die entweder einen Austritt aus der EU fordern oder zumindest den Lissabon-Vertrag stoppen wollen. Als Wahlsieger darf sich die UKIP fühlen, die Unabhängigkeitspartei, die die regierende Labour-Partei auf Platz 3 verwiesen und die Zahl ihrer Abgeordneten um immerhin 4 auf jetzt 13 erhöhen konnte. Den Erfolg führt der Parteichef Nigel Farage darauf zurück, dass die Briten nun mehrheitlich für einen Austritt aus der EU seien. When we first had people elected 10 years ago, the idea that we should be outside of a European Union, having a simple free trade agreement, was very much a minority sport. Als wir vor 10 Jahren zum ersten Mal ins Europaparlament gewählt wurden, war die Ansicht, dass wir uns außerhalb der EU aufhalten und auf ein einfaches Freihandelsabkommen beschränken sollten, noch nicht so populär. Jetzt aber haben wir eine eindeutige Mehrheit in diesem Land, die mit Europa Handel treiben will, aber nicht, dass dort 75% unserer Gesetze gemacht werden. But we now have a clear, settled majority in this country that want to trade with Europe, but not have 75% of our laws made there. Berufen können sich die Europagegner auf die jüngste Umfrage der BBC, der zufolge 55% der Briten der EU den Rücken kehren, aber gleichzeitig die Handelsbeziehungen aufrechterhalten wollen. Eine Meinung, wie man sie an jeder Straßenecke zu hören bekommt. Ich will den Euro nicht, Britannien soll britisch bleiben und für die meisten ist Europa doch nur eine Totgeburt, eine Schnapsidee. I don't want the euro. Obviously, don't want the euro. I want to keep Britain British, really. For most people, Europe's pretty much a dead duck. Die konservativen Tories, als stärkste Partei aus der Europawahl hervorgegangen, sind zwar für einen Verbleib in der Union, sie treten jetzt aber, um Distanz zu Brüssel zu demonstrieren, aus der EVP-Fraktion aus, der die CDU und die CSU angehören. Und Oppositionsführer David Cameron will den von London eigentlich schon ratifizierten Lissabon-Vertrag doch noch kippen. Er drängt auf ein Referendum, das die Regierung versprochen habe, und will im Parlament durchsetzen, dass auch in Großbritannien ein solcher Urnengang angesetzt wird, an dem selben Tag, an dem die Iren im Herbst zum zweiten Mal über den Vertrag abstimmen. Well, what we want is a referendum on the Lisbon Treaty. That's the referendum we were all promised, and we're actually publishing a bill that could go through Parliament, so that we could have a referendum at the same time as the Irish are going to be having their referendum in the autumn. Solch eine Abstimmung wird die Regierungsmehrheit, die den EU-Vertrag gebilligt hat, aber kaum zulassen. Premierminister Brown argumentiert, ein Referendum nur über eine EU-Verfassung zugesagt zu haben, was der Lissabon-Vertrag nicht sei. Eine Neuwahl in nächster Zeit ist nicht in Sicht. Die Tories, die in allen Umfragen haushoch führen, werden wohl erst an die Regierung kommen, wenn das umstrittene Dokument schon in Kraft ist. Und David Camerons Ankündigung, den Lissabon-Vertrag auch dann nicht auf sich beruhen zu lassen, sehen Experten mit Skepsis. To bring powers back in some areas may be a welcome thing, but it won't be about the treaty. You can't opt out of one bit of the treaty or another bit when it's already been ratified. Befugnisse in bestimmten Bereichen von der EU zurückzuholen sei ja begrüßenswert, aber das gehe nicht über den Lissabon-Vertrag. Man könne nicht aus einzelnen Punkten aussteigen, wenn der Vertrag schon ratifiziert ist, so Lorraine Mulally, die Direktorin von Open Europe. Die EU-kritische Stiftung geht davon aus, dass die Europaverdrossenheit der Briten jetzt ohnehin noch zunehmen wird. Der angeschlagene Gordon Brown nämlich hat Glenys Kinnock zu seiner neuen Europaministerin ernannt, die Ehefrau des früheren Labour-Chefs und EU-Kommissars Neil Kinnock. We have to work much harder to convincing our citizens that the European Union is extremely important. Wir müssen noch härter arbeiten, um unsere Landsleute davon zu überzeugen, dass die Europäische Union extrem wichtig ist, so die frisch ernannte Ministerin. Doch das dürfte der langjährigen Europaabgeordneten, die eigentlich in den Ruhestand gehen sollte, schwerfallen. Schließlich gilt sie in Londoner Zeitungen als Paradebeispiel. Beispiel Brüsseler Abzocke. Mit ihrer umstrittenen Berufung erhöhen sich ihre Pensionsansprüche auf mehr als 200.000 Euro jährlich, hat Open Europe ausgerechnet. Sie und ihr Mann hätten schon Millionen an EU-Geldern kassiert, seit der gescheiterte Labour-Führer als Kommissar nach Brüssel geschickt wurde. Glenys Kinnock zur neuen Europaministerin zu machen, sei ein Skandal, meint nicht nur die UKIP. Sie wirft dem Ehepaar vor, dubiose Praktiken und Korruption in Brüssel gedeckt zu haben. Neil Kinnock habe als Vizepräsident der EU-Kommission auch für den Rauswurf der EU-Chefbuchhalterin Martha Andreessen gesorgt, nachdem die sich geweigert hatte, fragwürdige Posten im EU-Haushalt abzuzeichnen. Die Spanierin zieht nun zur Freude der EU-Gegner im Königreich als UKIP-Abgeordnete in das Europaparlament ein. I'm thrilled to go back to Brussels and give these people who fired me after raising concerns about the accounts in the European Union budget a very hard time. Ich brenne geradezu darauf, nach Brüssel zurückzukehren und den Leuten das Leben sehr schwer zu machen, die mich gefeuert haben, nachdem ich Bedenken angemeldet hatte gegen Abrechnungen im europäischen Haushalt. Ich will dort herausfinden, wo das Geld der britischen Steuerzahler verschwendet wird. Und ich weiß, wo die Leichen vergraben sind. I want to go there to find out where the money of the British taxpayers is being wasted. And I know where the bodies are buried.